Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas suchten am 10. Oktober die Offiziere und Soldaten der Volksarmee, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler, die Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae auf und bezeigten Hochachtung. An den Bronzestatuen lag ein Blumenkopf vom Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Im Namen der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, der Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, der Organe, Betriebe, Fabriken, Landwirtschaftsbetriebe, Schulen aller Ebenen und weitere Einheiten in der Stadt Pyongyang sowie der Zweigstelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas wurden die Blumenkörbe niedergelegt. Voller Ehrerbietung verbeugten sich die Massen vor Bronzestatuen von beiden Staatsführern. Auch an den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il an verschiedenen Orten der Hauptstadt und in der ganzen Republik wurden im Namen der Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, Organe, Betriebe und weiteren Blumenkörbe und Sträuße gewidmet.